Lektion 9, Übung 2c. Irina, das sind Pullover. Du suchst doch eine Hose. Stimmt, ich suche eine Hose. Aber vielleicht finde ich einen Pullover. Gut, du suchst also eine Hose. Willst du auch eine? Ja, natürlich. Kaufst du auch eine? Du, das weiß ich noch nicht. Das weißt du immer noch nicht? Wir sind schon eine Stunde hier. 55 Minuten. Genau 55 Minuten sind wir hier. 50 Minuten für deine Hose und 5 Minuten für meinen Pullover. Einverstanden. Aber bitte, was willst du jetzt kaufen? Eine Hose. Vielleicht. Also, du willst keinen Pullover kaufen. Das weiß ich noch nicht. Was? Du weißt nicht, was du willst? Nein, Habib, so ist es nicht. Ich suche eine Hose und hätte vielleicht auch gern einen Pullover. Aber es gibt viele Kleidergeschäfte und viele Hosen und viele Pullover. Du, jetzt sind wir aber schon eine Stunde und 5 Minuten hier. Ja, und ich suche eine hübsche Hose und vielleicht auch einen Pullover. Und du? Zuerst willst du eine Hose, dann willst du keine Hose. Du weißt nicht, was du willst, lieber Habib. Halt! Ich weiß genau, was ich will. Aber die dunkelgrüne Hose will ich nicht. Die ist etwas für ältere Herren.